Welche Bilder hat dir dein Traum gebracht? Ich sah dich tot im Straßengraben liegen. Dein Blut versickerte. Cassandra, das ist sonderbar, nie werden deine Träume wahr. Cassandra, das ist wunderbar, ich lebe wohl noch 50 Jahre. Träume wahr, Cassandra, das ist wunderbar. Die Stadt gibt's noch 500 Jahre. Oh Cassandra, deine Träume werden nie wahr. Oh Cassandra, Cassandra, was hast du gesehen heute Nacht? Sag, welche Bilder hat dir dein Traum gebracht? Ich sah die Sonne wachsen. Cassandra, das ist sonderbar, nie werden deine Träume wahr. Cassandra, das ist wunderbar.